Eine Ausstellung der geistigen Produkte wurde am 20. Juli im Palast der Wissenschaft und Technologie eröffnet. An der Eröffnungsfeier nahmen Cho Tae-bok, stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, und die Mitarbeiter der zuständigen Bereiche, Wissenschaftler, Techniker und Erfinder teil. Diesmalige Ausstellung hat es zum Ziel, in allen Bereichen und Einheiten gemäß der Forderung des Zeitalters der Wissensökonomie, der Entwicklung und den Umlauf der geistigen Produkte, wie der weltweit konkurrenzfähigen Erfindungen und Patente anzukurbeln. Man organisiert während der Ausstellung den Kurs, Vortrag, Modellunterricht, Austausch und Umlauf.